Hört den Sunday Service und das gerade eben waren Spain. Die Band aus den USA um Josh Hayden hat eine neue Platte veröffentlicht. Sergeant Place heißt diese gerade. Davon war der Track Love at First Sight zu hören. Ungewöhnlich, weil es war jahrelang sehr, sehr still um Spain, die Band aus L.A. um Josh Hayden. Letztes Jahr gab es dann eine, ja, so eine Radiomitschnitt, The Morning Becomes Eclectic. Und auch noch irgendwie eine andere Platte und jetzt irgendwie trotz irgendwie 10 Jahre Funkstille davor schon wieder ein neues Sergeant Place, wie gesagt, die neue Platte von Spain. Klingt ruhig und gemächlich wie eh und je. Ihr hört den Sunday Service zu in Hamburg beim freien Sender Kombinat. Wir machen weiter mit den Konzerttipps und es geht los mit The Head and the Heart, einer Band aus Seattle, die mit Let's Be Still im Oktober ihr zweites Album veröffentlicht haben und live auftreten werden am Dienstag, den 25.2. im Knust. Hier kommt ihr Track Another Story. These are just flames burning in your fireplace. I hear your voice and it seems as if it was all a dream. I wish it was all a dream. Are we just like hungry wolves howling in the night? I don't want no music tonight. Every time I hear another story of the poor boy lost his head. Everybody feels a little crazy. Go on living with it. Yeah, they go on living with it. These are just flames burning in your fireplace. I hear your voice and it seems as if it was all a dream. Wish it was all a dream. Still rises, even with the pain. I'll tell you one thing, ain't gonna change, love. The sun still rises, even through the rain. Oh, Das waren The Head and the Heart mit ihrem Track Another Story. Die Band aus Seattle spielt live am Dienstag, den 25. Februar im Knust. Am gleichen Tag in einem Prinzenpaar ist Willis Earl Beale zu Gast. Hier kommt sein Track Everything Unwinds. There's gold in your eyes. I'm staring at the glass and sipping at the lights. Mirrors in the mind show reflections of time. As everything unwinds, as everything unwinds. Now I'm dancing in the alley with rust in my soul, facing all the dumpsters with no particular goal. The train is just a memory, the road may be kind. Has everything unwinds, how's everything unwinds, unwinds, unwinds. And the reason I wept, you lost me for a while. You're the one that I kept. It seems like the mystery is too strange to define. But everything unwinds, everything unwinds. Everything Unwinds, ein Track von Willis Earl Beale. So ein ziemlicher Sonderling aus Chicago kommt er, glaube ich. Hat gerade eben seine zweite Platte veröffentlicht, Nobody Knows. Und er tritt auf in der Prinzenbar am Dienstag, den 25. Februar. Dann gibt es ein Release-Konzert am Mittwoch, den 26. Und zwar von einer Band namens Der Bürgermeister der Nacht. Die kommen aus Hamburg und veröffentlichen eine 7-Inch-Single auf dem Label von Pascal Fuhlbrügge. Und das Ganze dann die Live-Release-Party am Mittwoch im Goldenen Pudel-Club. Hier kommt ihr Track Alles für die Kunst. Farben, Lover, all mein Geld, meine Zähne, diese Welt, Mutter, Disco, Ironie, Drogen und die Therapie. Alles für die Kunst, ich gebe alles für die Kunst. Alles für die Kunst, ich gebe alles für die Kunst. Tanzt transzendieren Excess Pop, das Wissen um den nächsten Flop. Frau mit Hirn sucht Mann mit Herz, Mann sucht Schlüssel zum Kommerz. Alles für die Kunst, ich liebe alles für die Kunst. Alles für die Kunst, ich gebe alles für die Kunst. Alles, alles. Leichtes Licht, ich verstell mir meine Sicht. Der kurze Song zum langen Abschied, ein Glas Gin und dann mein Fazit. Alles für die Kunst, ich gebe alles für die Kunst. Alles für die Kunst, ich gebe alles für die Kunst. Alles, alles, alles für die Kunst. Ich gebe alles für die Kunst, alles für die Kunst. Ich gebe alles für die Kunst, alles, alles, alles für die Kunst. Ich gebe alles für die Kunst, alles für die Kunst. Ich gebe alles für die Kunst. Alles für die Kunst, das gibt hier der Bürgermeister, der nach Release-Party für diese 7-Inch-Single und für diese Band, der Bürgermeister der Nacht. Aus Hamburg kommen sie und feiern tun sie im Pudel am Mittwoch, den 26.02. Ebenfalls aus Hamburg kommen Klick, Klick, Decker. Die spielen live am Mittwoch im Übel und Gefährlich, spielen oder werden dort ihr neuestes Album Ich glaube dir gar nichts und irgendwie doch alles vorstellen. Hier als Soundbeispiel der Song durch die Kastanienanlagen. Hörst du die Kinder über uns lachen? Kleinen großen Herzen und die einfache List, ständig die Alten, die unter uns verweilen, vermeiden zu verstehen, dass es ist, wie es ist. Siehst du das junge Paar dort neben uns streiten, sich entscheiden zwischen Leben und oder Konsequenz? Spürst du den Wind sich durch unsere Jacken waschen, er sich fest an uns drückt, dann entschuldigen lässt? Siehst du die Frau, die den Kastanien hinterher weint? Der Mann, der sie tröstet und sagt, du trägst keine Schuld, und alles Gute zu unserem Hochzeitstag. Denkst du, dass wir uns noch einmal abstauben können? Zwischen den Dielen liegt zu viel, dass ich wirklich nicht kapier. Du magst gern herbstliche Früchte und ich bin außer mir vor dir. Wenn das Haus dann erst einmal saniert wird, wir wieder an die Oberfläche kommen. Keiner hat gefragt, wie es so gewesen ist. Du hast einfach zu viel vorgenommen. Weißt für den Berg, den ich hinter mir lasse. Der eingefallene Gipfel und die Blicke, die er erträgt. Du kommst mir ziemlich bekannt vor, machst dein Gesicht wie Frühling. Und ich weiß nicht, ob das schon geht. Wie sehr bedauerst du eigentlich dein Alter? Der Rahmen, der dich erinnert, die Pfeiler, die schon stehen. Siehst du den Mann dort mit den selbstgebauten Flügeln? Er glaubt nicht an Engel, er hat noch nie einen gesehen. Kastanienanlagen. Das war ein Track von Klick Klick Decker. Früher eigentlich eher noch so ein Soloprojekt von Kevin Hamann, der auch aus Hamburg kommt. Inzwischen sind die beiden zu zweit. Oliver Stangl, den man auch von diversen anderen Projekten kennt, mischt inzwischen mit und hat vor allem auch bei der Produktion des neuen Albums, ich glaube, dir gar nichts und irgendwie doch alles ziemlich viel selbst gemacht. Das klingt musikalisch schon so ein bisschen nach den frühen Flower-Pornos, nach Tom Lever, nach den besten Momenten dieses großen Songwriters aus Duisburg. Nur, dass hier Klick Decker natürlich irgendwie dann doch schon gut 15 Jahre jünger sein dürfte, wenn nicht sogar noch ein paar mehr. Tolle Platte, tolles Konzert bestimmt auch von ihm am Mittwoch im Übel und Gefährlich. Ein weiterer Track noch, nochmal ein bisschen ins Album reinzuhören. Und zwar der Song mit dem Titel, oh Gott, wie heißt der jetzt nochmal? Was kommt, wenn nichts kommen will? Anlauf oder Anker, weil's nichts Besseres Schrammen, weil die Richtung noch einschläft und Kilometer verglühen. Was drückt, das bedrückt dich, wer bleibt, will für immer. Die Fahndungen einstellen, die machen's nur schlimmer. Was kommt, wenn nichts kommen will, ob aus Furcht oder Angst, weil dir wieder nicht einfällt, wo du den Scheiß lassen kannst. Rufst du am Abend die Schatten, wenn sie fragen, wo's brennt. Hier seid ihr richtig, das ist nur mein Talent für den schlechten Moment. Nur mein Talent für den schlechten Moment. Nur mein Talent für den schlechten Moment. Nur mein Talent für den schlechten Moment. Das ist nur mein Talent für den schlechten Moment. Das war Klick Klick Decker. Mehr dazu, wenn ihr es live sehen wollt, könnt ihr euch anhören am Mittwoch, den 26.02. Klick Klick Decker live im Übel und Gefährlich. Am gleichen Tag sind Warpaint zu Gast im Grünspan. Warpaint kommen aus Los Angeles, haben gerade eben ihr zweites Album veröffentlicht, einfach nur Warpaint betitelt und sind ein ziemliches Phänomen. Die Platte verkauft sich wie geschnitten Brot und auch das Konzert soll schon ausverkauft sein. Trotzdem ein Track zum Reinhören. Keep It Healthy. Hier kommen Warpaint. Keep It Healthy. Das waren War Pain. Warum die so erfolgreich sind bei der Musik, die nicht wirklich spannend ist, ja, das frage ich mich. Aber egal. Sie spielen am, war das noch gleich hier, am Mittwoch, den 26.02. im Grünspan War Pain, das Konzert schon ausverkauft. Wer es kleine gemütlich mag, im Haus 73 ist zu Gast Jeff Burner. Der kommt aus Kanada und macht Klezmer-Musik. Hier sein Track Wealthy Poet. My love, I am a wealthy poet of renown. My love, I am a wealthy poet of renown. So when it's time to run again, you wealthy poet of renown. We'll bribe you across 1,000 borders, run you till you're safe and sound. Teardrop ruby for your throat. I'll get you a teardrop ruby for your throat. When it's time to run again, we'll take that ruby from your throat. You will sew that red, red ruby in the lining of your coat. Picture for the frame. I'll get you a pretty passport with your picture for the frame. When it's time to run again, we'll put your picture in the frame. Soon you will forget this country, soon you will forget your name. Matches in your hand, you will burn your fingerprints beyond all recognition. Take to run 1,000 borders, stepping lightly, run with me. Das war der Wealthy Poet, ein Track von Jeff Berner. Er spielt live im Haus 73 und zwar am Mittwoch, den 26. Februar. Am Donnerstag dann ist Musik aus Mali in der Fabrik zu hören mit der Band Tina Riven. Die haben gerade eben mit M. Mar eine neue Platte veröffentlicht. Davon haben wir den Track Chuck Haibu. خيال لا دماني خيال لا شغيبون دا شغيبون زرقيدا رغي مرانيتا Das waren Tina Riven. Ihr könnt die Band aus Mali live erleben. In der Fabrik, da spielen sie am Donnerstag. Ebenfalls am Donnerstag im Ungefährlich sind Mutual Benefit zu Gast. Die Band um den Sänger und Songwriter Jordan Lee haben eine Platte veröffentlicht, die ja sehr folkig ist, mit dem Titel Love's Crushing Diamond. Genau, und davon haben wir hier den Track Golden Wake. Wie gesagt, Mutual Benefit live am Donnerstag im Übel und Gefährlich. What you broke in me. I took a walk my usual way. I called to quit my job today. And in these holy empty hours, when my quiet thoughts get louder, saying you're born to be this way. You are bad. Golden Wake, ein Track von Mutual Benefit, die Band live in Hamburg, Übel und Gefährlich, und zwar am Donnerstag, den 27. Februar. Am Freitag wird gefeiert im Hafenklang, und zwar 10 Jahre Band bestehen von Clara Bow, 4 Ladies aus Hamburg, die feinste Musik machen, hier zum Beispiel mit dem Track You Got It. Packing bales just to hate or make some stay. I see you standing and melting. Can say it's not depressing. Don't let it go and give me some more. From head to toe, you're such a bow. These dark brown eyes, they can't tell all lies. Although everyone knows you like playing with dice. I say you got it, oh yeah you got it. Oh man, you really got it. You got it so damn wrong. I say you got it. Them pants so tight, it's only one side they can hide. You like to pose it and stroke it, you know how to provoke it. Always be on guard and play it hard. One looks so smart, here comes my favorite part. Your damn magic brush, your legs getting in touch. Although everyone knows you're playing way too much. I say you got it, oh yeah you got it. Oh man, you really got it. You got it so damn wrong. I say you got it. Oh yeah, you got it. Oh man, you really got it. You got it so damn wrong. I say you got it. Oh yeah, you got it. Oh man, you really got it. You got it so damn wrong. I say you got it. Oh yeah, you got it. Got it. Das waren Clara Bow. Die Band aus Hamburg feiert 10-jähriges Band-Jubiläum, und zwar am Freitag, den 28. Februar, mit einem schönen Konzert im Hafenklang. Da kommen wir zum März, zum 2. März, und zwar Sonntag. Da spielen Boy and Bear im Knust. Die Band aus Australien hat gerade mit Harlequin Dream eine neue Platte veröffentlicht. Davon hören wir den Track Old Town Blues. Shadow of a car. gotta show me how to live. Kicking off. Bear, das waren ja die Band aus Australien mit ihrem Track Old Town Blues vom Album Harlequin Dream. Ihr könnt sie live erleben und zwar am Sonntag, den 2.3. im Knust. Einen letzten Tipp habe ich noch für nächste Woche und zwar für Montag, den 3. März. Da spielen Forest Swords auf Kampnagel. Forest Swords, das ist die Band um den englischen Musiker, Künstler Matthew Barnes. Der macht ziemlich strange Musik. Letztes Jahr kam eine Platte raus mit dem Titel Engravings. Hören wir mal rein mit dem Track Ivy Tremor. Thank you. Das waren also Forest Swords mit ihrem Track Irby Tremor. Die Band aus England spielt auf Kampnagel und zwar nächsten Montag, den 3. März. Soviel zu den Konzerttipps. Hier geht's weiter mit halbwegs neuer Musik. Secret Colors, eine Band aus Illinois, aus Chicago, und haben eine Platte veröffentlicht. Peach heißt diese, davon hier der Track Lust. Das waren die Secret Colors mit ihrem Track Lust. Aus Italien kommen Three Lakes and the Flatland Eagles. Die Band um Mitgliedern von Giardini di Miro haben eine Platte veröffentlicht mit dem Titel War Tales. Hier kommt ihr Track, der da heißt To Do.